Umsetzung im Detail. Die Zukunft hängt von dem ab, was wir heute tun. Mahatma Gandhi. Eine gute Idee zu haben, ist eine Sache. Diese zu realisieren, aber eine ungleich schwierigere. Bevor wir beschreiben, wie die Umsetzung der Idee individueller Klimabudgets für jedermann aussehen könnte, möchten wir vorweg noch einen bemerkenswerten Satz anbringen, den wir kürzlich gelesen haben. Für den Klimawandel gibt es zwei Gründe: menschliche Aktivität und menschliche Inaktivität. Treffender kann man es kaum ausdrücken. Folglich ist nicht die Frage, ob wir etwas tun sollten, sondern vielmehr, wie lange uns noch bleibt, um etwas zu verändern, bevor Kipppunkte anfangen, sich unwiderruflich zu kaskadieren. Um gute Lebensbedingungen auf der Erde zu erhalten, die Menschen vor zunehmenden Extremen zu schützen und stabile Gesellschaften zu ermöglichen, müssen wir alles tun, um das Überschreiten dieser Tipping Points zu verhindern. Jedes Zehntel Grad zählt. Sicher gibt es kritische Einwände, dass die Umsetzung dieses Konzeptes aufwendig wäre. Eine Kleinigkeit wird dies bestimmt nicht. Klar ist aber auch, wenn uns die Angelegenheit Klima erst einmal auf die Füße gefallen ist, wird alles Künftige zweitrangig. Es geht ab dann um völlig andere Finanzdimensionen, denn die Natur wird uns vermutlich vor wesentlich brutalere Tatsachen stellen, als es heute die unabdingbar notwendigen Prozesse tun, die die Menschheit selbst noch auf den Weg bringen kann. Die Jüngeren werden ansonsten unweigerlich mit den unbezahlten ökologischen Rechnungen der Älteren konfrontiert werden. Dieses Erbe geopolitischer Spannungen und kollabierender Sozialsysteme könnte möglicherweise sogar bewirken, dass die Menschenrechte oder die Zivilisation, wie wir sie kennen, die globale Erwärmung nicht überdauern werden. Eine zeitgerechte multiperspektivische Lösung der ansonsten unweigerlich bevorstehenden Konflikte ist also alternativlos. Übrigens, ein ermutigendes Beispiel dafür, dass es durchaus gelingen kann, initial zumindest europaweit die Etablierung einer volumenlimitierten Ressourcenwährung zu meistern, ist die Einführung des Euro. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ebenfalls einen gigantischen Big Bang zu bewältigen. Zum Stichtag, 1. Januar 2002, wurde in 12 Ländern gleichzeitig die neue Gemeinschaftswährung eingeführt. Stand heute ist der Euro in 19 der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union offizielles Zahlungsmittel. Seit diesem Moment hatten 320 Millionen Menschen über Nacht das gleiche Geld im Portemonnaie. Auch alle laufenden Verträge mussten in einem juristischen Kraftakt auf die neue Euro-Währung umgestellt werden. Eine historische Mammutaufgabe. Aber es funktionierte. Weil der Benefit einer stabilen gemeinsamen Währung den enormen Aufwand lohnte. Nicht weniger wichtig ist die jetzige Herausforderung für die Jahrhundertaufgabe: gerechtes Emissionsmanagement. Auch iterative multinationale Großprojekte wurden in der Vergangenheit bereits erfolgreich bewältigt. Denken Sie an die gelungene Umsetzung des Verbots von FCKW zur Jahrtausendwende. Dieses Mittel war unter anderem in Kühlschränken als Kältemittel und als Treibmittel in Spraydosen enthalten. Zur Erinnerung: Bereits in jüngerer Vergangenheit hatten wir eine Klimakrise. Die Emissionen dieses menschgemachten Treibhausgases zerstörte in erheblichem Ausmaß unsere schützende Ozonschicht. Aber in den 90ern demonstrierte die Welt schon einmal bemerkenswerte Einigkeit. Die Politiker aller Staaten reagierten in beispielhafter Geschlossenheit auf die menschgemachte Bedrohung des Klimas. Zum Schutz der Ozonschicht wurde damals ein weltweites Verbot des Klimakillergases schrittweise innerhalb von 10 Jahren in einer überwältigenden Allianz der Staatengemeinschaft vereinbart. In der Folge unterzeichneten alle 197 UN-Staaten das Abkommen. Und was noch viel bemerkenswerter ist, es wurde auch umgesetzt. Seit dem Jahr 2000 verwendet die Industrie, bis auf geringe Mengen für Medikamente, kein FCKW mehr. Im Gegensatz zu heute hat man damals richtig erkannt, dass es nicht einfach damit getan ist, zum Beispiel die Kühlschränke teurer zu machen, um die Nachfrage danach zu reduzieren. Man hat das einzig Richtige getan und eine stufenweise Limitierung umgesetzt. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch das alternative Klimakonzept. Persönliche, volumenlimitierte Emissionskontingente ermöglichen eine schnelle, zielgenaue und gerechte Reduzierung von Treibhausgasen und somit das rechtzeitige Erreichen des Klimaziels. Und dies bei relativ überschaubarem Aufwand. Halten wir nochmal kurz fest, was es dazu braucht. Prinzipielle Funktionsweise des alternativen Klimakonzepts. Erstens. Einführung des Eco als CO2-Äquivalent. Die komplementäre Ressourcenwährung wird zunächst über ein möglichst weitreichendes multinationales Abkommen als CO2-Äquivalent unseres Konsums etabliert. Diese wird benötigt, weil unser normales Geld nicht dazu in der Lage ist, unseren tatsächlichen CO2-Fußabdruck abzubilden. Zweitens, Etablierung einer Klimabank. Persönliche Klimakonten bzw. gewerbliche Verrechnungskonten werden durch die Klimabank verwaltet. Diese überweist ausschließlich natürlichen Personen monatlich einen für alle gleichen Betrag der Parallelwährung Eco. Drittens. Einrichtung privater Klimakonten. Zur Erfassung und Abrechnung unseres persönlichen Konsums bekommt jeder Bürger ein persönliches Klimakonto bei der Klimabank eingerichtet, das monatlich in Form eines für jeden gleichen abgestimmten Betrages aufgeladen wird, dem kostenlosen ökologischen Grundeinkommen. Viertens. Einrichtung von Eco-Verrechnungskonten für die Industrie. Gewerbe erhalten Eco-Verrechnungskonten, um fossile Energien neben ihrem Preis in Landeswährung auch mit dem entsprechenden Betrag der Parallelwährung bezahlen zu können. Fünftens. Etablierung einer Klimabörse. Da Bürger berechtigt sind, ihre Eco zu handeln, wird hierzu eine Klimabörse etabliert. Selbst nicht genutzte Eco können gegen Geld verkauft bzw. zusätzlich benötigte Eco hinzugekauft werden. Diese sind elektronisch markiert, um einen erneuten Handel damit auszuschließen. Firmen dürfen keinen klimabörslichen Handel treiben, um Verwerfungen durch nicht korrekte Bepreisung zum Zwecke der Bereicherung vorzubeugen. Betreiber von Klimabank und Klimabörse könnten beispielsweise die Vereinten Nationen UN sein. Sechstens. Zertifizierung der fossilen Primärenergieträger. Die Emissionen aus den fossilen Energieträgern Kohle, Öl und Gas sowie andere klimawirksamer Gase tragen nicht in gleichem Maße zum Treibhauseffekt bei. Um diese dennoch miteinander vergleichen zu können, wurde der Begriff CO2-Äquivalent, CO2e, definiert. Er beschreibt eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase im Verhältnis zu CO2. Durch die verschiedenen CO2-Äquivalente ergeben sich auch unterschiedliche Eco-Kosten der Brennstoffe. Siebtens. Staatliche Kontrolle. Diese Lösung funktioniert über eine einzige fiskalische Stellschraube am Flaschenhals des Systems. Der Staat kontrolliert lediglich die quantitativen Fördermengen der Primärenergieträger Kohle, Öl und Gas und überwacht deren korrekte Bezahlung mit ihrem entsprechenden Eco-Betrag. Über das Ausgabevolumen des Eco lassen sich so die abgestimmten Fördermengen steuern. Abrechnung des individuellen Konsums mittels des Eco. Die nachfolgende Beschreibung verschiedener Anwendungsfälle für die Abrechnung unseres individuellen Treibhausgaskonsums erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie versteht sich lediglich als Schilderung einiger exemplarischer Klimagasabrechnungsszenarien mittels der Ressourcenwährung Eco. Beginnen möchten wir mit der Produktion, dem Vertrieb, dem privaten Weiterverkauf und dem Betrieb eines PKWs sowie die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für dessen Nutzung. Die Automobilindustrie als Beispiel für das produzierende Gewerbe. Das Fahrzeug muss initial produziert werden. Dazu bedarf es des komplexen Zusammenspiels sehr vieler verschiedener Vorstufen, bis schlussendlich ein fertiges Auto vom Band rollt. Warenproduzierende Unternehmen reichen generell die mit ihren Erzeugnissen einschließlich aller Vorstufen verbundenen Eco-Kosten über den Groß- und Einzelhandel an den Endverbraucher weiter. Produzenten und Dienstleister sind lediglich Durchreicher dieser Klimagebühr, ähnlich wie bei unserem Umsatzsteuerrecht und dem Vorsteuerabzugsverfahren. Der Eco ist also nur ein buchhalterischer, durchlaufender Posten der Industrie. ein Autohaus als Beispiel für den gewerblichen Einzelhandel. Schließlich wird der fertige PKW von einem Autohändler an den Kunden verkauft. Gewerbetreibende müssen neben dem Geldbetrag in Landeswährung dem Käufer zusätzlich die aufsummierten Eco-Kosten in Rechnung stellen. Dieser hat also dafür einen vereinbarten Geldbetrag plus einen entsprechenden Preis in Eco für die mit der Materialgewinnung, der Produktion, dem Transport und schlussendlich dem Vertrieb verbundenen Klimabelastung zu entrichten. Privater Handel. Wie verhält es sich nun aber, wenn dieses Auto nach einer Weile der Nutzung privat weiterverkauft werden soll? Analog zum individuell ausgehandelten Verkaufspreis in Euro kann auch die Übertragung eines frei vereinbarten Eco-Betrages vom Konto des Käufers auf das des Verkäufers bei der Klimabank erfolgen. Dies geschieht ähnlich unkompliziert wie beispielsweise eine gewöhnliche Banküberweisung oder der Transfer zu einem PayPal-Konto. Die Preisgestaltung richtet sich nach dem Ermessen des Verkäufers, welchen Eco-Ausgleichsbetrag er anteilig noch vom Verkäufer wieder zurückerstattet haben möchte. Der Gesetzgeber ist hier bezüglich der Höhe ebenso außen vor wie bei dem verhandelten wirtschaftlichen Geldpreis. Denn die entstandenen CO2-Emissionen, die mit der Produktion des Kfz in Verbindung stehen, wurden ja bereits vollständig beim Neuwagenkauf entrichtet. Betrieb eines PKWs. Die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung angefallen sind, wurden also beim Neuwagenkauf bezahlt. Die Emissionen, die während des Betriebes dieses PKW entstehen, werden über den Klimagaspreis am Kraftstoff abgerechnet. Dies ersetzt die Kfz-Steuer und macht sie überflüssig. Denn das derzeitige Kfz-Steuermodell berücksichtigt kaum das Verursacherprinzip. Besteuert wird lediglich der Besitz eines Fahrzeuges einer bestimmten Schadstoffklasse, nicht aber das tatsächliche Emissionsvolumen durch dessen Nutzung. Durch die Beaufschlagung der Benzinrechnung mit der Komplementärwährung Eco wird eine wirkungsvolle Limitierung des Schadstoffausstoßes umgesetzt und ein echter Anreiz zur Emissionseinsparung geschaffen. Schaffung und Unterhaltung der erforderlichen Verkehrsinfrastruktur. Weiterhin braucht ein Auto auch Straßen, um darauf fahren zu können. Diese müssen errichtet und unterhalten werden, was ökonomische und ökologische Kosten verursacht. Finanzielle Ausgaben der öffentlichen Hand werden selbstverständlich über Steuermittel finanziert. Nach dem gleichen Prinzip werden auch entstandene Umweltkosten mittels der Klimawährung Eco von den Bürgern eingezogen. Darunter fallen alle Aufwendungen für allgemeine Aufgaben des Staates, wie beispielsweise die Errichtung und Unterhaltung der Infrastruktur des Straßennetzes, die Unterhaltung von Behörden, Dienstflüge von Politikern oder die Anschaffung eines neuen Polizeiwagens. Die dafür veranschlagten CO2-Ausgaben werden, ähnlich unserem Steuersystem, dem monatlichen ökologischen Grundeinkommen der Bürger abgezogen. Nachfolgend weitere exemplarische Beispiele aus anderen Bereichen der Wirtschaft. Energiekonzerne. Energieversorgungsunternehmen wie etwa Mineralölkonzerne oder Strom- und Gasversorger sind klassische Durchreicher der mit ihren fossilen Energieträgern verbundenen CO2-Preise. Die handelsüblichen Einheiten für Kraftstoffe, Heizöl, Strom und Gas werden entsprechend dem mit ihren Emissionen verbundenen Eco-Betrag ausgezeichnet und zusammen mit der üblichen Jahresverbrauchsabrechnung bzw. den monatlichen Abschlagszahlungen eingezogen und an die Klimabank abgeführt. Verkehrssektor. Der Verkehrssektor wird über die Spritrechnung an der Tankstelle abgehandelt. Die Vorteile gegenüber dem derzeitigen Kfz-Steuermodell wurden bereits beschrieben. Dienstleistungsgewerbe. Beispielhaft sei hier das Friseurgewerbe dargestellt. Da ein Friseursalon sowohl Produkte vertreibt als auch Dienstleistungen anbietet, müssen hier zwei Bereiche der Klimapreisbildung berücksichtigt werden. Der einfachere Teil ist der Produktverkauf. Der Friseur tritt etwa beim Verkauf einer Dose Haarspray als Einzelhändler in Erscheinung. Den damit verbundenen Eco-Betrag wird er dem Kunden in Rechnung stellen, denn diesen hat er bereits gegenüber seinem Lieferanten verauslagt. Für die Dienstleistung Haare waschen und schneiden beispielsweise würde der Inhaber die anteiligen Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Heiz- und Stromkosten der Geschäftsräume sowie dem Verbrauch der eingesetzten Pflegeprodukte einschätzen und dafür eine Gesamtsumme in Eco veranschlagen. Dass die Ecobeträge selbst kalkuliert und bepreist werden dürfen, stellt keinen Widerspruch zur Wirksamkeit des Systems dar. Denn ähnlich der Umlage der wirtschaftlichen Aufwände für zum Beispiel Lohn, Verbrauchs- und Betriebskosten in Euro müssen auch die mit der Dienstleistung verbundenen Eco-Kosten kalkuliert und umgelegt werden, um kostendeckend zu wirtschaften. Diese Beträge wurden schließlich zunächst dem Dienstleister selbst in Rechnung gestellt und von dessen Eco-Verrechnungskonto abgebucht. Folglich legt er beide komplementären Kosten, Euro und Eco, entsprechend seiner unabhängigen Kalkulation auf die erbrachte Dienstleistung um und reicht sie an die Kunden weiter. Bausektor. Im Baugewerbe werden zur monetären Angebotserstellung bzw. finalen Rechnungsstellung unter anderem die wirtschaftlichen Preise aller aufgewendeten Materialien aufgeführt. Analog dem vorherigen Beispiel Friseurgewerbe wird auch hier durch Kumulation der Klimapreis der einzelnen Materialposten ermittelt und ausgewiesen und in Form eines Eco-Betrages dem Endkunden in Rechnung gestellt. IT-Unternehmen. Es gibt Unternehmen, deren Business Case im Wesentlichen mit dem Betrieb von Rechenzentren bzw. dem Umsatz von umfangreichen Datenvolumen in Verbindung steht, zum Beispiel Streaming. Diese benötigen enorme Mengen Energie für deren IT-Infrastruktur. Ist diese Energie fossilen Ursprungs, wurde der dafür erhobene Eco-Preis bereits vom Unternehmen an den Energieversorger bezahlt, um diese verauslagten Eco-Beträge wieder einzunehmen, wäre eine verursacherbasierte Umlegung auf die Kunden, beispielsweise über das verbrauchte Datenvolumen, denkbar. Flugbranche. Auch in diesem Fall tritt eine Fluggesellschaft bezüglich der wirtschaftlichen als auch ökologischen Kosten für deren fossilen Energiebedarf zunächst in Vorlage. Die anschließende Kalkulation und Bepreisung eines Flugtickets erfolgt, indem der Kerosinverbrauch der gesamten Flugstrecke durch die Anzahl der Passagiere dividiert wird. Die Zuordnung der beiden komplementären Kosten obliegt, nach dem Selbstkostendeckungsprinzip, alleine der unternehmerischen Freiheit. Um dem überdurchschnittlichen, energetisch unsinnigen Platzbedarf von Business- und First-Class-Passagieren Rechnung zu tragen, sollte allerdings in den Berechnungsalgorithmen auch die gebuchte Sitzklasse einbezogen werden. Die Berechnung der Nutzfracht erfolgt nach ähnlichem Muster. Dort sollte das Gewicht und das Volumen der zu transportierenden Güter in die Eco-Bepreisung mit einberechnet werden. Die ökologischen Kosten werden also auch hier stringent an die Endverbraucher durchgereicht. Einschwingszenarien oder das Henne-Ei-Problem. Zur initialen Einführung des Eco innerhalb einer Ressourcenwährungsunion sind zwei Einschwingszenarien vorstellbar. Erstens, eine schon baldige Einführung des Eco, allerdings mit einem geplanten Überschwingen der Budgets, respektive der Emissionen, welche allerdings über die Jahre wieder durch ein entsprechendes Unterschwingen ausgeglichen werden müssten, um das noch verfügbare Gesamtemissionsbudget mittelfristig nicht zu überschreiten. Zweitens, Einführung des Eco erst in einigen Jahren, dann allerdings direkt mit dem Pro-Kopf-Kontingent, welches dem tatsächlich noch verbleibenden Emissionsbudget entspricht. Die frühzeitige Vorankündigung ermöglicht allen Marktteilnehmern die notwendige Transformationsphase, um ihre Produktionsprozesse rechtzeitig an die neuen Rahmenbedingungen bezüglich der begrenzten persönlichen Budgets der Bürger und dem daraus resultierenden veränderten Kaufverhalten anzupassen. Beide Varianten haben, jede für sich, spezifische Vor- und Nachteile. Um eine möglichst schnelle Markteinführung der Ressourcenwährung sicherzustellen, favorisieren wir allerdings Szenario 1. Stellen wir uns vor, die EU führt als Startinstanz den Eco als komplementäres Währungssystem für Klimagasemissionen zu einem bestimmten Stichtag innerhalb ihrer Staatenbundes ein. Daraus ergäbe sich zunächst ein typisches Henne-Ei-Problem, nämlich die Schwierigkeit der initialen Eco-Preisbildung, bevor der Eco vollumfänglich innerhalb des geschlossenen Kreislaufsystems der gesamten Wertschöpfungskette zirkuliert. Um dies zu realisieren, startet die Industrie mit der sukzessiven Eco-Preisbildung. Erst wenn nach einer bestimmten Zeit weitestgehend alle Artikel mit dem zusätzlichen Emissionspreisschild ausgezeichnet sind, wird der Eco allen Bürgern als ökologisches Grundeinkommen in Form des kostenlosen persönlichen CO2-Budgets ausgezahlt. Erst jetzt müssen Waren und Dienstleistungen auch mit ihrem Ressourcenpreis bezahlt werden. Es ist vergleichbar mit einem Schlauch, der sich allmählich mit Flüssigkeit füllt, ehe der komplette Kreislauf funktionstüchtig ist. Stichtag 1. Eco-Preisbildung. Die Industrie bestimmt ihre Eco-Preise und reicht sie an nachgelagerte Prozessstufen weiter. Alle Waren erhalten so sukzessive ein separates Emissionspreisschild. Stichtag 2. Eco-Auszahlung. Die Klimabank überweist allen Bürgern ihr monatliches Eco-Budget. Alle Waren werden von nun an mit Euro und Eco bezahlt. Das Ausgabevolumen des Eco kann zyklisch angepasst werden, sodass sich Änderungen beim noch verbleibenden Gesamtemissionsbudget berücksichtigen lassen. Abschied von einer toxischen Energiepolitik. Nun könnte man auf die Idee kommen und fragen, was denn genau passieren würde, wenn zum Beispiel am 01.01. des kommenden Jahres die neue Währung Eco käme. Kann ich mir dann noch das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz leisten? Werde ich überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben? Werden durch die umfangreichen Verwerfungen möglicherweise jede Menge Stellen wegfallen? Ein durchaus berechtigtes Interesse. Sicher werden einige Arbeitsplätze innerhalb der Branchen wegfallen, deren Produkte durch die Begrenzung der Emissionsmengen weniger nachgefragt werden. Dafür werden aber an anderer Stelle innerhalb der Gesamtwirtschaft neue geschaffen. Es wird eine Verlagerung stattfinden in Richtung innovativer, grüner Industriezweige. Denn für den Umbruch in ein nachhaltiges Zeitalter werden reichlich Spezialisten benötigt, um die neuen Technologien umzusetzen. Wenn wir also heute die Weichen sinnvoll stellen und genügend Fachkräfte für diese neuen, klimaschonenden Wirtschaftszweige qualifizieren, können wir nicht nur die Stellenverluste der obsoleten Branchen wettmachen, sondern sogar von einer Win-Win-Situation profitieren. Die Erderwärmung wird aufgehalten. Es treten weniger, in naher Zukunft teuer zu reparierende Umweltschäden auf und es entstehen neue Stellen in zunehmend nachhaltigen Branchen. In der Krise öffnet sich also die Möglichkeit für einen gewaltigen Modernisierungsschub. Kluger Klimaschutz schafft Wirtschaftswachstum. Ökologie und Ökonomie können durchaus zusammengehen. Wenn wir also nun eine Bildungsoffensive anstoßen und schnell innovative Strategien vorantreiben, kann selbst die viel kritisierte Industrie gestärkt und in grünem Gewand aus einem solchen Umbruch hervorgehen. Die Klimawende nimmt zwar auf der einen Seite Jobs, schafft aber zeitgleich an anderer Stelle neue. Wir werden unsere Konsumgewohnheiten ändern, um Emissionen einzusparen und das persönliche Eco-Budget zu schonen. Denn genau dies ist das erwünschte Ziel des neuen Währungssystems. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird interessanter werden. Neue Streckenabschnitte werden entstehen, weil die Nachfrage sich erhöht. Auch der Umstieg auf E-Mobilität, idealerweise in sinnvoller Verbindung mit dezentral erzeugtem Strom vom Solardach, wird beschleunigt. Die Rettung unseres Klimas wird allerdings nicht zum Nulltarif und schon gar nicht nach dem Motto »weiter so« möglich sein. Die Dinge bekommen endlich ihren angemessenen Klimapreis, ohne den Druck des Verknappens und des Rationierens unserer derzeitigen Emissionsgewohnheiten kann es nicht funktionieren. Konsum und das tägliche Leben kann aber auch wieder ressourcengünstiger werden, sobald sich durch den Eco unser Kaufverhalten verändert und die Industrie auf ressourcenschonendere Produktion umgestellt hat. Was soll das bloß alles kosten? Sicher eine sehr berechtigte Frage, welche die Sorgen der Bevölkerung vor einem solchen Paradigmenwechsel widerspiegelt. Das Ausgabevolumen des Eco setzt zwar die konsequenten Rahmenbedingungen, die zwingend erforderlich sind, um das Klimaziel einzuhalten. Und die Möglichkeit des Handelns nicht benötigter Eco reduziert auch signifikant die Wohlstandsdifferenz. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die anstehenden Investitionskosten zur Umstellung auf grüne Prozesse von der Industrie letztendlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Der notwendige Umbau unserer Energiesysteme weg von Kohle, Öl und Gas ist schwierig und teuer, aber unausweichlich. Dies wirft die Frage auf, wie Geringverdiener diese Mehrkosten bezahlen sollen. Einen Teil der Investitionskosten wird man durch Umschichtung der momentanen Subventionen weg von fossilen Technologien hin zu nachhaltigen Prozessen auffangen können. Dies allein wird aber die Verteuerungen nicht kompensieren können. Damit Menschen mit geringem Einkommen diese bezahlen können, ist es unerlässlich, sich auch andere Themenbereiche anzuschauen, denn die Klimakrise kann nicht isoliert von sozialen Aspekten betrachtet und bewältigt werden. Dazu zählen etwa die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft durch Steuerungerechtigkeit, fortwährendes Lohndumping bzw. die Wohlstandsungleichheit im Allgemeinen. Diese Missstände muss die Politik im Zusammenhang mit dem Management der Klimakrise parallel angehen. Die Klimaziele einzuhalten bedeutet Veränderung und diese wird es nicht zum Nulltarif geben können. Die Dinge unseres Konsums müssen ihren realistischen Klimapreis bekommen dürfen, der mit ihrer Herstellung und ihrem Betrieb verbunden ist. Diese Verteuerungen gehen aber, im Gegensatz zu den Verteuerungen durch die Zertifikatskosten beim europäischen Emissionshandel oder aber durch die CO2-Steuer, direkt, ausschließlich und absolut zweckgebunden in die dringend notwendige Umrüstung der Industrie auf grüne Herstellungsverfahren, anstatt in die verschiedenen diffusen Töpfe des Staatssäckels. In jedem Fall bewirkt dieses alternative Klimakonzept neben einem schnellen, effektiven und gerechten Management der Klimakrise auch einen sozialen Ausgleich zwischen wohlhabenden und ärmeren Haushalten. Einkommensschwache erzielen durch den möglichen Verkauf ihrer Kontingente ein zusätzliches Einkommen, was sie heute nicht haben. Denn viele Emittenten zahlen von nun an direkt einen finanziellen Ausgleich an Niedrigemittenten. Das oberste Ziel, die Limitierung der Klimagasemissionen auf ein wissenschaftlich definiertes Maximum, wird in jedem Fall zielsicher umgesetzt, denn das Gesamtemissionsbudget kann mit der Kohlenstoffressourcenwährung ECO niemals überschritten werden. Klimaneutral allein reicht nicht mehr. Der Zustand der Atmosphäre verändert sich kontinuierlich. Der Gehalt an Treibhausgasen wird durch eine Reihe verschiedener Faktoren beeinflusst. Nicht nur der zu einem erheblichen Teil durch den Menschen verursachte Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre trägt entscheidend zum Klimawandel bei. Auch andere Einflüsse, wie etwa die weitere Abholzung des Regenwaldes, das vermehrte Auftauen der Permafrostböden mit der damit einhergehenden Freisetzung großer Mengen Methan und so weiter, spielen eine bedeutende Rolle. Aber der Mensch kann auch in positiver Hinsicht Einfluss nehmen. Die Notwendigkeit des aktiven Treibhausgasentzugs aus der Atmosphäre gewinnt auch in der wissenschaftlichen Debatte zunehmend an Bedeutung. Es scheint mittlerweile Konsens, dass die alleinige Reduzierung von Treibhausgasemissionen nicht mehr ausreicht, um das Klimaziel noch erreichen zu können. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, PIK, äußerte sich dazu bereits 2018 in deren Sachbericht: Zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ist daher ein Entzug von CO2 aus der Atmosphäre in großem Maßstab nötig. Auch Professor Schellnhuber, Gründer des PIK und langjähriges Mitglied des Weltklimarates IPCC, sprach sich dazu in einem Interview von der Standard am 14. Februar 2024 aus. Selbst wenn wir es schaffen sollten, bis spätestens 2045 weitgehend emissionsfrei zu wirtschaften, wird das in der Tat nicht ausreichen. Das bedeutet also, dass wir CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen müssen. Solche Maßnahmen zum aktiven Entzug von Treibhausgasemissionen aus der Atmosphäre werden allgemein als CDR, Carbon Dioxide Removal, bezeichnet. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass aktive Entzugsmaßnahmen kein Ersatz für die Reduzierung von Treibhausgasen sind. Vielmehr sollten sie als flankierende Maßnahme betrachtet werden, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen. Zudem muss bei solchen Technologien unbedingt sichergestellt sein, dass sie nachhaltig sind. Grundsätzlich bestehen zwei weitere Herausforderungen, die ein wirkungsvolles Klimakonzept im Zusammenhang mit CDR berücksichtigen sollte. Globale Wirksamkeit. Technologien wie CDR können dazu beitragen, den atmosphärischen CO2-Gehalt zu reduzieren und so den Treibhauseffekt zu verringern. Daher sollten sie in globalen Dimensionen wirtschaftlich interessant sein für große, kapitalstarke Unternehmen. Ansonsten skaliert diese Technologie zu klein und schöpft ihr Potenzial nicht im erforderlichen Maßstab aus. Überreichtum und sein CO2-Fußabdruck. Ein zusätzlicher wichtiger Fakt: Unser Wirtschaftssystem ermöglicht das Phänomen des Überreichtums. Der damit verbundene Überkonsum im Sinne von Konsum außerhalb planetarer Grenzen ist mit einem deutlich überproportionalen CO2-Fußabdruck verbunden. Ein gut funktionierendes Treibhausgas-Kontingentierungssystem muss dazu in der Lage sein, die Lebensrealität auch dieser Menschen abzubilden, ansonsten ist es kaum umsetzbar. Wir brauchen also ein Systemdesign, welches einerseits die Industrie finanziell belohnt, wenn sie durch CDR der Atmosphäre aktiv CO2 entziehen und dauerhaft speichern, und andererseits auch eine klimaneutrale Lösung für fossilen Überkonsum reicher Menschen bietet. Wie sich CDR sinnvoll in das Modell CAP, Personalize and Trade, integrieren lässt. Die vereinfachte Gleichung: Geld ist gleich Konsum ist gleich Emissionen, beschreibt die untrennbare Kausalität zwischen Konsum und klimaschädlichen Emissionen, solange unsere Waren und Dienstleistungen noch nicht generell klimaneutral sind. Wird der aktive Entzug von CO2 aus der Atmosphäre mit Geld vergütet, ergibt sich folgende Problematik: Das zusätzliche Kapital bewirkt unweigerlich zusätzlichen Konsum und dieser wiederum bringt zusätzliche Emissionen hervor. Es wäre also ein Linke-Tasche-Rechte-Tasche-Szenario bzw. ein Nullsummenspiel. Will man durch CDR den Gehalt an CO2 in der Atmosphäre nachhaltig reduzieren, dann ist es unerlässlich, unseren gesamten fossilen Konsum durch persönliche CO2-Budgets zu limitieren und die CDR-Technologie mit einem flankierenden, komplementären und Treibhausgas-kontingentierenden Klimawährungssystem zu kombinieren. Hierbei bietet das Modell der Klimawährung ECO eine Lösung, die sowohl für Industrie als auch Bürger lohnend ist. In diesem System besitzt die Industrie systemimmanent keine eigenen CO2-Budgets. Gewerbliches CDR wird deshalb nicht in ECO, sondern in Euro entlohnt oder der Währung des jeweiligen Landes. Auf diese Weise erzeugt das aktive Entziehen von CO2 zwar zusätzliches Geld, jedoch kann das hinzugewonnene Kapital nicht für weiteren fossilen Konsum verwendet werden. Nur so ist gewährleistet, dass durch CDR geschürftes Geld, beispielsweise seitens kapitalstarker Unternehmen, dennoch nicht die festgesetzte Höchstgrenze erlaubter Emissionen konterkariert. Durch die obligatorische Kombination des wirtschaftlichen Preises unseres Konsums mit der kontingentierten Klimawährung ECO unterliegt die zusätzliche Kaufkraft der aus gewerblichem CDR geschürften Euro der festgesetzten Höchstgrenze erlaubter Emissionen. Treibhausgasemissionen können durch das zusätzliche Geld nicht ansteigen, da fossiler Konsum dem Korsett des begrenzten ECO-Gesamtausgabevolumens unterliegt. Ein stringent in sich geschlossener Regelkreis, der dabei hilft, die Nettoemissionen innerhalb des Wirtschaftsraumes zuverlässig zu senken. Wie sich CDR als klimaneutrale Möglichkeit für fossilen Überkonsum einsetzen lässt. Privatpersonen, die in CDR investieren, haben die Möglichkeit, ECO zu schürfen, um so weiterhin einen von Überkonsum geprägten Lebensstil führen zu können, dies jedoch auf klimaneutrale Weise. Denn die Gesamttreibhausgasemissionen bleiben gleich, sozusagen ein Nullsummenspiel, obwohl der klimaschädliche Konsum durch die zusätzlichen ECO steigt. Für wohlhabende Privatpersonen sind Investitionen in diese Technologie also interessant, um die etablierte Lebensrealität durch die Möglichkeit zusätzlich geschaffener CO2-Äquivalente auch innerhalb des kontingentierten Klimawährungssystems fortzusetzen. Der Entzug und die erneute Freisetzung sind aber stets dem limitierenden Korsett der Klimawährung unterworfen. So kann ein festgelegter Reduktionspfad zuverlässig eingehalten werden, da die Ausgabemenge des ECO exakt dem noch verbleibenden Restemissionsbudget entspricht. CDR durch Privatpersonen, vergütet in ECO, bewirkt zwar keinen absoluten CO2-Entzug aus der Atmosphäre, hilft jedoch dabei, ein Gleichgewicht zwischen Freisetzung und Entfernung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ermöglicht echten klimaneutralen Überkonsum.